Zimmer im Internat, hat seine Fenster weit offen. Musik und Lachen sind auf der Straße zu hören. Es feiert jemand Geburtstag. Geburtstag im Internat. Die Freunde singen, tanzen und lachen. Das Geburtstagskind, es lächelt bloß. Vielleicht hätte es lieber zu Hause gefeiert. Geburtstag im Internat. Was heißt Muttersöhnchen? Geburtstag so weit von zu Hause ist nicht leicht. Man muss sich erst dran gewöhnen. Geburtstag im Internat. Man muss sich erst